Anders als im Fall Opel hat die Bundesregierung dem Kaufhauskonzern Arcandor keinen Kredit gegeben. Richtig so. Wir Steuerzahler sollten uns darüber freuen. Denn der Staatskredit wäre in erster Linie den Großaktionären Madeleine Schickedanz und der Bank Saal Oppenheim zugute gekommen. Beide hatten schon lange kein Konzept mehr für die Zukunft der Karstadt-Warenhäuser. Die Schieflage dieses Konzerns jedenfalls hat mit der Finanzkrise, für die der Staat Rettungspakete geschnürt hat, wirklich nichts zu tun. Arcandor musste also Insolvenz anmelden. Das bedeutet aber weder das Aus für Arcandor und schon gar nicht Kehraus bei Karstadt. Denn es gibt ja einen privaten Kaufhausretter mit Konzept, den Metro-Konzern mit seiner Tochter Kaufhof. Die Insolvenz erhöht nun für Metro-Chef Eckhard Cordes die Chance, billiger an Karstadt zu kommen, wenn nicht noch weitere Kaufinteressenten auftauchen sollten oder, was offenbar ebenfalls weiterhin möglich ist, wenn die Sanierung von Arcandor in der Insolvenz jetzt doch noch gelingt. Für die allermeisten der Karstadt-Warenhäuser jedenfalls gibt es eine Perspektive. Und die allermeisten Beschäftigten dürften ihre Arbeitsplätze behalten. Alle Arbeitsplätze hätte auch ein noch so großzügiger Staatskredit nicht dauerhaft retten können. Ein Warenhaus ohne Kunden hat keine Zukunft. Den großen Unterschied hätte der Staatskredit also nicht für die Arbeitsplätze gebracht. Sehr wohl aber hätte das Steuergeld den Arcandor-Eigentümern gegenüber der Metro eine bessere Verhandlungsposition verschafft. Für sie hätte der Kredit die Verluste aus dem selbstverschuldeten Desaster verringert. Doch die Vermögensrettung für Millionäre ist keine Staatsaufgabe. Schon gar nicht, wenn die Aktionäre kaum zur Sanierung beitragen mögen. Es war dem neuen Arcandor-Chef Karl Gerhard Eick nicht einmal möglich, niedrigere Mieten für die Immobilien auszuhandeln. Karstadt hatte die Häuser dereinst an Fonds verkauft. An diesen Fonds sind wiederum die Arcandor-Aktionäre beteiligt. Die Regierung musste also befürchten, mit einem Kredit womöglich diese Sonderdividende in Form einer Miete zu finanzieren. Je länger sich die Bundesregierung das Eigentümergeflecht rund um Arcandor anschaute, umso mehr gingen mit guten Gründen alle Minister auf Distanz, auch die der SPD. Umso absurder erscheint deshalb das politische Nachhutgefecht, das Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier um das Thema Firmenrettung anzettelte. Nicht mal als Wahlkampfgag ist es überzeugend, wenn er dem Wirtschaftsminister von der CSU, Karl Theodor zu Guttenberg, jetzt vorwirft, immer nur für die Insolvenz zu sein. Bei Arcandor war der SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier es ja selbst auch. Und es wird weitere Fälle geben, in denen auch die SPD Rettungsbeihilfen ablehnen dürfte. Zum Beispiel Porsche. Von der Staatsbank KfW will der Sportwagenhersteller einen Kredit von 1¾ Milliarde Euro für seine waghalsigen Übernahmepläne bei VW. So wie sich Porsche bei VW verzockt hat, hatte sich auch Schaeffler mit der ungleich größeren Conti verhoben. Warum aber sollte der Staat hier eingreifen? In beiden Fällen kann die Krise sogar heilsame Wirkung entfalten. Am Ende werden die größeren Firmen die kleineren übernehmen und nicht umgekehrt. Es wedeln also wieder die Hunde mit den Schwänzen und nicht die Schwänze mit den Hunden. Ist es darum immer richtig, wenn der Staat sich raushält? Hätte er das nicht besser auch bei Opel getan? Wenn es stimmt, und es spricht einiges dafür, dass Opel für zukunftsfähige deutsche Ingenieurskunst steht, dann kann die Regierung ihr Eingreifen gut begründen. Warum sollte sie zusehen, wie die US-Regierung ihre im Weltmaßstab marode Autoindustrie mit Milliarden vor dem sicheren Untergang rettet und die ungleich besseren europäischen Töchter dabei ertrinken lässt? Bei den Opel-Gipfeln im Kanzleramt ging es erst einmal darum, Opel von seiner US-Mutter General Motors abzunabeln. Es kann ja sein, dass Magna die Übernahme gemeinsam mit den Russen nicht hinbekommt. Immerhin ist Opel jetzt aber eine Firma nach deutschem Recht. Ein Insolvenzplanverfahren, für das der Wirtschaftsminister eintritt, ist de facto erst jetzt überhaupt möglich. In der tiefsten Rezession in Deutschland seit dem Ende des Weltkriegs jedenfalls darf die Bundesregierung auch einmal für unkonventionelle Ideen wie die von Magna offen sein. Die Rettung könnte ja auch klappen. Nur das politische Grundsatzgeplänkel um aufrechte Ordnungspolitiker oder tapfere Retter von Frauenarbeitsplätzen, das bitte sollte uns die Große Koalition ersparen. Es hat ja auch schon bei der Europawahl nicht funktioniert.